25. 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reicht. 25 Sendungen, 25 Themen. Wie hat sich Leipzig in den letzten 25 Jahren verändert? Und wie wird es in 25 Jahren sein? Wie wird das Klima sein? Die Arbeit? Der Wohnraum? Die Gesellschaft? Die Menschen? Was können wir beeinflussen? In der Zukunft wird es dann anders. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November. 25. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von 25. In dieser Sendereihe schauen wir zurück in die letzten 25 Jahre und voraus in die kommenden. In dieser speziellen Sendung wird es um Familienbetriebe gehen. In Deutschland gibt es ziemlich viele Familienbetriebe. 90% aller deutschen Unternehmen sind familiengeführt. Dabei haben Familienbetriebe in der ehemaligen DDR eine ganz spezielle Geschichte. Die allermeisten von ihnen wurden während der DDR enteignet und haben versucht, nach der Wende ihre Betriebe zurückzubekommen. Den allermeisten von ihnen ist dies nicht gelungen. Von den 12.000 Betrieben der DDR sind nur 5.000 privatisiert worden. Viele unter ihnen sind überdies in den ersten Jahren nach der Wende in den 90ern kaputt gegangen. In dieser Sendung werden wir uns zunächst mit den historischen Hintergründen von Familienunternehmen in und um Leipzig beschäftigen. Dabei werden wir kurz auch in die Zeit vor 1995 zurückschauen, denn die Verstaatlichung und die Privatisierung haben die vergangenen 25 Jahre der Leipziger Familienbetriebe stark geprägt. Zunächst aber ein Lied, hier ist Kanye West mit Family Business. How's your son? He made the team this year? He say he wasn't tall enough. All the glitter is not gold. Nah, well, yeah, we gonna cook this Sunday. Gold is not reality. That's your new girlfriend? This is family business, and this is for the family that can't be with us. And this is for my cousin locked down, all the answers in us. This is why I spit it in my song, so sweet like a photo where your granny's pitching now that you're gone, and hit us. Super hard on Thanksgiving and Christmas, this can't be right. Yeah, you heard the track I did, man, this can't be life. Somebody please say grace so I can save face and have a reason to cover my face. I even made you a plate, soul food, know how granny do it. Monkey bread on the side, know how the family do it. When I brought her, why the car had to look all through it. As kids, we used to laugh, who knew that life would move this fast? Who knew I have to look at you through a glass? And look, you tell me you ain't did it, then you ain't did it. And if you did, then that's family business. Everybody standing with us. Come on, let's take a family Grammy picture. Abby, remember when they ain't believing me? Now she like, see, that's my cousin on TV. Now, we getting it and we gon' make it. And they gon' hate it and I'm his favorite. I can't deny it, I'm a straight rider. But when we get together, be electric sliding. Grandma, get them shook up. Oh, nah, don't open the photo book up. I got a Aunt Ruth that can't remember your name. But I bet them Polaroids will send her down memory lane. You know that one aunt. Auntie, you don't mean to be rude, but every holiday nobody eating a food. And you don't wanna stay there, cause them your worst cousins. Got roaches at they crib like them your first cousins. Act like you ain't took a bath with your cousin. Fit three in the bed. If it's six of y'all, I'm talking about three by the head and three by the leg. But you ain't have to tell my girl I used to pee in the bed. Yeah. creative way to rhyme without using knives and guns. Keep your nose out the sky, keep your heart to God, and keep your face to the rising sun. All my niggas from the shies, my family, dog. And my niggas ain't my guys, they my family, dog. I feel like one day you'll understand me, dog. You can still love your man and be manly, dog. You ain't gotta get heated at every housewarming, sitting here grilling people like George Foreman. My Uncle Ray and Aunt Sheila always performing. Second she storm out, then he storming. Y'all gon' sit down, have a good time this reunion, and drink some wine like communion, and act like everything fine. And if it isn't, we ain't letting everybody in our family business, Old diamond ring, diamond ring. They don't mean nothing. Hallo, zurück bei Radio Blau und der Sendereihe 25. Dieses Mal mit einer Sendung zu Familienunternehmen in und um Leipzig. Diese haben eine ganz spezielle Geschichte, weil die allermeisten von ihnen entweder in den 50ern oder dann in der zweiten großen Verstaatlichungswelle 1972 enteignet wurden. Einigen von ihnen ist es gelungen, ihre Betriebe nach der Wende von der Treuhand rückübertragen zu bekommen. Aber nicht alle waren dabei erfolgreich. Etwa ein Drittel der Betriebe ist direkt von der Treuhand abgewickelt worden. Von den reprivatisierten Betrieben wurden 85% an westdeutsche Unternehmen verkauft, 20% an ausländische Investoren und nur 5% an Ostdeutsche. Den ostdeutschen Unternehmerinnen und Unternehmern fehlte oft das Startkapital. Und selbst wenn sie einen Kredit aufnahmen, war es oft schwer für sie, ohne marktwirtschaftliche Erfahrung die 90er zu überstehen. Die allermeisten Unternehmen gingen in den Wirren der 90er zugrunde. Sie hatten Schulden aufgenommen, um ihre Unternehmen zurückzukaufen. Darüber hinaus fiel es ihnen schwer, Mitarbeitende zu entlassen und den Marktwert ihres Produktes so festzulegen, dass sie ihre Kosten decken konnten. So bricht in den Jahren der Wiedervereinigung die ostdeutsche Industrieproduktion um fast 3/4 ein. Das ist mehr als nach den beiden Weltkriegen. Diese Geschichte prägt die Unternehmenslandschaft in Leipzig auch heute noch. Viele der ehemaligen Industriegebäude stehen leer. Einige wurden in den letzten Jahren umgenutzt. Heute sind mittelständische Handwerksbetriebe stärker vertreten als industrielle Großbetriebe. Über die sehr spezielle Geschichte der Leipziger Familienunternehmen habe ich mich mit Agnes Arp unterhalten. Sie ist Historikerin und hat lange über Familienunternehmen in der ehemaligen DDR geforscht. Ich habe sie als erstes nach ihrem Interesse an diesem Thema gefragt. Ich wollte ursprünglich über DDR-Flüchtlinge, also Menschen, die in den 50er, 60er Jahren geflüchtet sind, forschen. Beim Sichten der vielen Akten darüber bin ich immer wieder auf Privatunternehmer gestoßen. Also habe immer wieder gelesen, wie Privatunternehmer die DDR verließen. Da kam ich dazu, also einfach darüber nachzudenken, wie es ist, in einem Staat, das sich sozusagen unter diesem Präzept des Sozialismus aufbaut und weiterentwickelt wird, Privatunternehmer zu sein. Also ist da ein Widerspruch, wie man das so erwartet oder nicht? Und dann habe ich weiter gelesen und festgestellt, dass die DDR der einzige Staat im ehemaligen Ostblock war, der bis 1972, also 1972, den privaten Sektor zugelassen hat. Zwei Fragen. Einerseits, wieso glauben Sie denn, dass die DDR es zugelassen hat, bis 1972, dass so viele private Betriebe erhalten blieben? Und die zweite, wieso wurden die dann 1972 doch alle verstaatlicht? Erste Frage. Es ist ein ganz einfacher Grund, ein ganz pragmatischer Grund, Mangelwirtschaft. Und das hat die Regierung Ulbricht und Ulbricht selber nicht übersehen können. Und der hat verstanden, dass er wirklich Interesse daran hatte, den privaten Sektor mehr Freiraum zu gewähren, wenn er Frieden im Land wollte. Da sind wir in diesem Kontext 1953, da gibt es diese sehr wichtige Auflehnung der Arbeiter. Und kurz davor, das hat er kommen sehen und er fing an, Gesetze zuzulassen, damit die Privaten, die Privatunternehmer, die für den Bedarf des alltäglichen Alltags, wie man sagte, zuständig waren, nicht mehr zu unterdrücken. Viele erzählten mir, dass sie auf gepackten Koffer saßen, 1953. Also im Frühling, im Sommer, und dass sie dann sich da ihre Meinung geändert haben und dann dort geblieben sind. Das ändert sich, als Honecker an die Macht kommt. Das brachte zum Teil das Opfer der Privatbetrieben, der Privatunternehmer. Hier hat man da radikal im Februar 1972 enteignet. Da gab es keine Ausnahme mehr. Glauben Sie denn, dass Familienunternehmer, dass es denen schwerer fiel, aus der DDR auszureisen und dass sie deswegen länger geblieben sind und den Zustand irgendwie auch ausgehalten haben? Familienunternehmer sind da so tief verwurzelt in ihren Dörfern, Städten, Netzwerken, Traditionen, dass es ihnen viel schwerer fiel, auszuwandern. Es gibt ganz sicher Kriterien, die dafür damals plädiert haben, dass sie doch den Betrieb hinter sich ließen, aber das war nicht die Mehrheit sozusagen. Viele der Familienunternehmen sind dann ja 1990 kaputt gegangen, nicht in den 50ern, nicht 1972, sondern 1990 erst. Was glauben Sie denn, wie viele Unternehmen sind da prozentual gesehen kaputt gegangen und wieso dann nach der Wende? Meines Erachtens sind Familienunternehmer, also Privatunternehmer, die waren meistens Familienunternehmer, Unternehmen, 1972 über die Enteignung verschwunden. Wenn sie Glück haben, können sie in ihrem verstaatlichen Betrieb bleiben. Wenn sie noch mehr Glück haben, können sie diesen VEB, ne, leiten. Aber das war die absolute Minderheit. Und ganz viele haben es nicht geschafft und sind aus dem Betrieb weggekickt worden. Was passiert 90? Wir reden von ein paar tausende Leute, ne? Manchen gelingt es, ihren Betrieb zurückzubekommen. Dank eines Gesetzes, was 90 entschieden wurde, Unternehmensgesetz. Das heißt, dass diese alten, ehemaligen Privatbetriebe rückprivatisiert werden durften und nicht verkauft oder über die Treuhand weiterverkauft werden. Und da haben sich ganz geschickt ein paar Unternehmer, vor allem aus Leipzig und Sachsen, gesteuert, dass sie an deren Betriebe zurückgekommen sind. Ganz kurze Nachfrage. Man konnte also die Treuhand umgehen? In der Zeit ja. Und das hat, was heißt umgehen? Also das hat, ja. So, es ist ein sehr erfolgreicher Privatunternehmer aus der DDR. Bei Leipzig hat er seinen Betrieb immer noch, der Leiter des VEBs geworden war, Kader im nicht-sozialistischen Ausland war. Also dieser Mann verfügte über ein so wichtiges und solides internationales Netzwerk, dass er 90 wirklich mit guten Karten verhandeln konnte. Er wusste, woran er ist und dass sein Produkt im Ausland sehr stark gefragt wird. Er ist zum Modrow nach Berlin hin, das war im Februar 90, und hat das auch intern in vielen Sitzungen erreicht, dass dieses Unternehmensgesetz zustande kommt. Und dank dieses Gesetzes konnte er und viele andere Unternehmer wie er seinen Betrieb unter seinem Namen zurückbekommen. Dann gab es aber ja auch viele Privatunternehmen, die während und nach der Wende nicht zurückbekommen werden konnten. Es ist recht komplex. Also es gibt diejenigen unter der Unternehmer, der Privatunternehmer dabei, die haben gewusst, was es heißt, unter sozialen Marktwirtschaft zu arbeiten, weil sie auf frühere Erfahrungen zurückgreifen konnten über den Vater oder den Großvater. Oder weil sie viel im Ausland gewesen waren, ne? Im westlichen Ausland zu DDR-Zeiten. Aber das sind die wenigsten gewesen. Und viele haben das unterschätzt, haben 90 nach der Währungsunion sich nicht getraut, Mitarbeiter zu entlassen. Das konnten sie nicht übers Herz bringen und sind dann daran auch gebrochen. Weil sie sozusagen anhand ihrer Produkte mit den anderen verglichen wurden und die Produktionsbedingungen zu ineffektiv waren? Ja, kann man so sagen, weil es einfach alles zu viel Geld kostete, weil sie zu viel Schulden hatten, weil sie erst, also sie durften zwar ihren Betrieb zurückbekommen, aber sie mussten auch den Betrieb zurückkaufen und dafür haben sie auch Kredite aufgenommen und die sind aus diesen Spirale nicht weit, also nicht rausgekommen. Dabei erinnern alle, dass die Monate, also so diese Wendemonate in Anführungsstriche, also das bis 92, 93 absolute Taljahre waren. Also dass sie richtig mit der Hand im Mund gelebt haben und jede Nacht nicht wussten, wie es weitergeht. Also das waren sehr, sehr harte, eine sehr harte Zeit für Privatunternehmer damals. In der Zeit nach der Wende, wie hat sich das weiterentwickelt mit den Betrieben, die das dann, also die 90, dann tatsächlich den Betrieb zurückbekommen haben? Das war extrem prägend und wichtig für die lokale Wirtschaft, ganz konkret für die Mitarbeiter vor Ort, die in diesen Familienbetrieben seit Jahren auch über Generationen hinweg teilweise beschäftigt waren, dass da dieses gesellschaftliche Netz erhalten blieb. Also das hatte natürlich extreme wichtige Folgen. Es gibt in Leipzig durchaus sehr viele Unternehmer, die da erfolgreich gewesen sind. Dabei waren die Erben nicht mehr unbedingt an die Macht oder haben den Betrieb nicht mehr geleitet. Also jetzt war ja die sozialistische Idee in einem ganz idealistischen Sinne, die Fabriken den Arbeitern zurückzugeben. Also, dass sie die Produktionsmittel, mit denen sie arbeiten, auch besitzen. Wie standen denn die Familienunternehmen zu dieser sozialistischen Idee? Das war kein Thema. Also das hat sie nur bedingt interessiert. Also das waren keine Sozialisten, das waren keine Kommunisten. Das waren Menschen, die für ihren Betrieb gelebt haben. Was hat sich denn Ihrer Erfahrung nach für die Unternehmer in diesen Jahren zwischen 90 und 2005 so getan in ihrem Unternehmen? Was für Entwicklungen gab es da? Was bei mir so in Erinnerung bleibt, ist große Bitterkeit über den neuen Staat. Also das war die zweite Enteignung, ne, für viele. Erstmal mussten sie den Betrieb zurückkaufen. Das war ein Preis, der auch willkürlich gesetzt wurde und viel zu hoch angesetzt wurde, also angelehnt an den damaligen Mark. Und wie konnten ostdeutsche Angestellten oder Ingenieure damals dieses Geld bringen? Also das war ja völlig utopisch. Und dann Auflagen, Personalpolitik. Also es war auch für die alles neu. Die mussten diese vielen Gesetze der Bundesrepublik erlernen, umsetzen, mussten lernen, Leute zu entlassen. Die Personalpolitik war eine ganz, ganz andere und ich vermute, dass viele daran auch zerbrochen sind. Im Grunde bleibt dieser Eindruck, dass diese Anerkennung, also jetzt sind wir wieder da, wo wir hingehören, nämlich in die soziale Marktwirtschaft zurück, war ein absoluter Fehlschlag und zweite Ohrfeige sozusagen. Nach der Verstaatlichung, also diese zweite Ohrfeige für die privaten Familienbetriebe. Die Familienbetriebe, die es heute noch gibt, haben ja die Verstaatlichung, die Wende, die Finanzkrise miterlebt. Glauben Sie denn, dass diese Betriebe auch für zukünftige Krisen oder vielleicht auch für die gegenwärtige Corona-Krise besser gewappnet sind? Ich mag es zu glauben, ja. Also ich denke schon, wenn man derartige Krisen überlebt hat, dass man besser bewappnet ist. Dabei hängt das auch davon ab, ob derjenige, der den Betrieb damals durchgebracht hat, heute noch den Betrieb leitet. Diese Krisenerfahrungen werden vielleicht nicht so vererbt, wie man das hoffen möchte. Das sagt die Historikerin Agnes Arp. Sie hat sich lange mit Familienbetrieben in der ehemaligen DDR beschäftigt und mit über 50 Familienunternehmern Interviews geführt. Die gibt es teilweise nachzulesen in dem Buch VEB, Vaters ehemaliger Betrieb. Nach dem nächsten Lied unterhalte ich mich mit einem Familienunternehmer. Dessen Unternehmen hat tatsächlich die Wende überlebt. Wobei man das ganz so auch nicht sagen kann. Die genaue Geschichte wird Ihnen dann Michael Pommer selbst erzählen. Er leitet das Familienunternehmen Pommer Spezialbetonbau. Hier ist aber zunächst Amanda Palmer mit Runs in the Family. My friend has problems with winter and autumn. They give him prescriptions, they shine bright lights on him. They say it's genetic, they say he can't help it. They say you can catch it, but sometimes you're born with it. My friend has fight, he gets shakes in the night. And they say that there's no way that they could have caught it. In time takes its toll on him, it is traditional. It is inherited predisposition. All day I've been wondering what is inside of me. Who can I blame for it? I say it runs in the family, the family that carries me to such great lengths to open my legs up to anyone who had me. It runs in the family, I come by it honestly. Do what you want, cause who knows, it might fill me up. Depressed, she's a wreck, she's a mess. They've done all sorts of tests, and they can't see that something's to do with her grandmothers, grandfathers, grandmothers, Civil War soldiers who badly infected her. My friend has maladies, rickets, and allergies that she dates back to the 17th century. Somehow she manages in her misery, stripped in the city, and shares all her best tricks with me. Well, I'm well, I mean, I'm in hell. Well, I still have my health, at least that's what they tell me. If wellness is this, what in hell's name is sickness? But business is business, and business runs in the family. We tend to bruise easily, bad in the blood. I'm telling you, cause I just want you to know me and my family. We're wonderful folks, but don't get too close to me, cause you might not be a mercy. Now look what I've done, but don't blame me, because I can't help where I come from. And running is something that we've always done well, and mostly I can't even tell what I'm running from. I'm from the pity, from responsibility, run from the country and run from the city. I can run from the law, I can run from myself, I can run from my life, I can run into debt, I can run from it all, I can run till I'm gone, I can run from the office and run from the cause, I can run using every last ounce of energy. I cannot run from my family. Fünfundzwanzig Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. In den 50ern gab es noch 19.000 Privatbetriebe in der DDR. Von diesen wurden 1989 2.000 und 1990 nochmal 3.000 reprivatisiert. Die restlichen 14.000 Unternehmen haben die Verstaatlichung und Reprivatisierung nicht überlebt. Viele der 5.000 privatisierten Unternehmen sind überdies in den schwierigen Anfangsjahren der 90er kaputt gegangen. Einer der wenigen Betriebe, die diese Umbrüche überlebt haben, ist Pommer Spezialbetonbau. Michael Pommer führt dieses Unternehmen in fünfter Generation. Er ist Urenkel des Architekten Max Pommer, der vor mehr als 100 Jahren unter anderem den Leipziger Hauptbahnhof gebaut hat. Michael Pommer ist jetzt bei mir hier im Studio. Und meine erste Frage wäre, Herr Pommer, Ihren Betrieb gibt es jetzt seit über 100 Jahren. Wird es den auch noch die nächsten 100 Jahre geben? Das werden wir sehen. Darüber habe ich nicht zu befinden. Das werden dann meine Kinder irgendwie mal unter sich ausmachen, so Gott will. Aber eins müssen wir gleich mal korrigieren. Die Firma selber gibt es nicht seit über 100 Jahren. Wir hatten 40 Jahre DDR zu verkraften. In der Zeit gab es die Firma Pommer. In der Form nicht. Das heißt, die ist 1972 enteignet worden und 1991 dann nach der Wende als GmbH neu gegründet worden. Und insofern sagen wir, also hausintern haben wir die Sprachregelung, wir leben in einer über 100-jährigen Tradition. Jetzt haben Sie schon die Unternehmensverstaatlichung 72 angesprochen. Wie war das denn für Sie? Haben Sie das miterlebt? Ich selber habe es nicht miterlebt, da ich ja damals, ich bin Jahrgang 66, also in dem Sinne noch nicht so aufnahmefähig war. Das war dann mehr die Angelegenheit unseres Vaters, unseres Großvaters seinerzeit. Durchaus kompliziert. Ich kenne sie selber eigentlich nur aus den reinen Erzählungen. Ihr Vater war ja auch noch weiter im Betrieb dann tätig nach 72. Was hat Ihr Vater Ihnen darüber erzählt? Die verbliebenen Firmen nach der Gründung der DDR, die sind Stück für Stück verstaatlicht worden. Und zwar geschah das offensichtlich so, dass der Staat sich zunehmend als Gesellschafter in die Firmen reinkaufte. Man muss sagen, es gab die privaten Firmen und die agierten auch noch, da sie, wie man so schön heute sagt, durchaus auch systemrelevant waren. 1972 war aber so die letzte große Enteignungswelle der Mittelständler hier in der ehemaligen DDR. Und was bedeutete, dass quasi der Staat dem Privatier die restlichen Anteile an der Firma abkaufte, die eigentlich so und so nicht mehr wert waren, weil sie existierten also quasi schon gar nicht mehr. Ihr Vater, der hat sich ja, so wie ich gelesen habe, lange gegen diese Verstaatlichung gewehrt. Also das war unser Großvater vor allen Dingen, in der Zeit noch. Ah ja, oder Ihr Großvater und Ihr Vater, die haben sich zumindest in der Verstaatlichungswelle in den 50ern noch dagegen gewehrt. Und wie empfinden Sie das denn? Sind Sie stolz darauf, dass Ihr Vater sich dagegen gewehrt hat? Also ich bin erstmal stolz drauf, dass wir uns als Leipziger Unternehmerfamilie definieren können. Nicht nur aus den Zeiten vor dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, sondern auch danach noch. Und dass wir auch über diese 40 Jahre DDR in dieser Tradition oder in diesem Gedanken versucht haben zu leben. Es kam dann 1972 zwar zu dem Zusammenschluss mehrerer größerer Mittelständler aus dem Baugewerbe, zu dem sogenannten VEB Ingenieurbau Leipzig. Aber letztendlich, man hat doch immer versucht, noch so ein bisschen selbstständig zu agieren. Im Rahmen des Möglichen natürlich, das ist klar. Dann kam ja irgendwann die Wende. Wie war das für Sie? Waren Sie da schon im Betrieb und haben Sie was davon mitbekommen, ob es leicht war, den Betrieb wieder zurückzubekommen nach der Verstaatlichung? Dazu muss man sagen, wir haben 1984 als gesamte Familie einen Ausreiseantrag gestellt, haben 5 Jahre lang hier in der ehemaligen DDR damals dann festgesessen, kamen nicht raus. Und am 3. Februar 1989 sind wir dann ausgereist. Also das heißt, 88 Weihnachten hatten wir das schönste Weihnachtsgeschenk auf dem Tisch, was wir kriegen konnten. Das war nämlich der Ausreiseantrag oder die Bewilligung des Antrags. Im Februar 89 sind wir dann ausgereist in die damalige Bundesrepublik. Insofern bekamen wir erstmal von der Wende in dem Sinne nur was aus den alten Bundesländern, von der Seite mit. Die Treuhand hat ja damals dann die ganzen verstaatlichen Unternehmen privatisiert. Wie war denn Ihr Kontakt zu der Treuhand dann? Sie waren ausgereist und haben dann vermutlich versucht, Ihre Firma zurückzubekommen. Die Firma selber wurde versucht, nicht zurückzubekommen in dem Sinne, weil es war bereits 1972 eigentlich von der materiellen Substanz, war eigentlich so gut wie nichts mehr da. Die war eigentlich runtergewirtschaftet über die Jahre und es kam dann dazu, es existierte noch so Grund und Boden etwas, so ein bisschen was, was dann über die nächsten Jahre ziemlich von der Treuhand zurückerkämpft werden musste. Ich sag mal, für den Familienteil, der hier im Osten war, eine Sache der Unmöglichkeit, weil einfach kein Geld. Und die restlichen Erben, die in Westdeutschland saßen, da tat sich dann einer auf, der letztendlich, ich sag mal, das eine letzte Stück Werkplatz, was damals noch existierte, zurückgekauft hat. Und von daher gibt es heute noch zwei Firma Pommer, nämlich eine Max Pommer KG. Das ist also quasi die alte, aus der Liquidation zurückgeholte Firma Pommer von vor 72. Die existiert heute noch quasi als Gewerbehofgesellschaft, hat aber mit der neuen Pommer Spezialbetonbau GmbH, wie sie heute heißt, überhaupt nichts zu tun. Dann wurde Ihre Firma, in der Sie jetzt heute arbeiten, sozusagen neu gegründet in den 90ern? Es ist eine komplette Neugründung, 1991. Wir hatten 1999 mal das Pech, dass uns eine Insolvenz überfahren hat. Dann haben wir den Geschäftsbetrieb mal für ein Vierteljahr einstellen müssen. Ich habe dann im März 2000 die Firma wieder gegründet. Und das ist jetzt quasi also die Firma, die wir jetzt haben. Also seit 20 Jahren gibt es die Firma jetzt so, wie sie ist. Wieso sind Sie denn damals nach der Wende zurückgekommen und haben nicht einfach ein Unternehmen im Westen gegründet? Mein Vater ist ein sehr traditionsbewusster Mensch und ein sehr familientraditionsbewusster Mensch. Und das Ziel war eigentlich immer, irgendwo wieder in Leipzig zu landen, wieder quasi nach Hause zu kommen. Dass die Firma 91 neu gegründet wurde, war eigentlich mehr oder weniger, war doch irgendwo ein Stück weit ein Zufall. Weil unser Vater arbeitete damals seinerzeit im Sauerland bei einer großen Baufirma. Und die hatten sich in den Kopf gesetzt, hier in Leipzig eine Niederlassung zu gründen. Und er sollte das machen. Also ist er quasi auf dem Wege wieder nach Leipzig zurückgekommen. Diese Niederlassungsgründung ist dann aber irgendwo im Sand verlaufen, ist nicht zustande gekommen. Da er nun einmal vor Ort war, wurde dann eine Neugründung der alten Firma betrieben. Jetzt haben Sie die Traditionsbewusstheit Ihres Vaters angesprochen. Sehen Sie sich denn selber auch als traditionsbewusst? Also ich sehe mich schon traditionsbewusst, ich sehe mich zunehmend traditionsbewusst, je mehr man, oder andersrum gesagt, man muss einfach wissen, ich selber komme eigentlich studienmäßig nicht aus der Baurichtung. Ich hatte während der 5 Jahre Ausreisezeit einen Beruf gelernt und habe danach in Mainz studiert, habe dann in Leipzig fertig studiert nach 94. Und bin dann, ich sag mal, auf Umwegen in die Firma geraten, 1997. Aber es ist einfach so, je mehr man sich mit der ganzen Materie beschäftigt, je länger man in diesem Geschäft ist, kriegt man natürlich auch eine ganze Reihe Dinge mit, die so die Vorfahren hinterlassen haben. Also sprich Gebäude, Brücken, wie auch immer. Ihre Vorfahren, die ganzen Max Pommers und dann Ihr Vater, das sind ja alles Männer gewesen. Was ist eigentlich mit den Frauen in der Familie gewesen? Wieso haben die das Unternehmen nie übernommen? Tja, das müssen Sie mal die Frauen fragen. Das müssen Sie mal die Altvorderen fragen. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nur, dass in meiner Generation, ich habe zwei Brüder, da stand dieses Thema nicht zur Debatte. Da gab es keine Frau, die das hätte übernehmen können. Ich denke, es ist sicherlich irgendwo eine Generationsfrage. In der Generation meines Vaters gibt es diesen 4 Geschwister, 2 Brüder, 2 Schwestern. Da wurde nicht nachgefragt, ob die Frauen das machen wollen. Ich glaube, die Idee gab es gar nicht. Zumal es bei Pommers eigentlich immer so war, der Erstgeborene hatte gefälligst ein Sohn zu sein und der hatte gefälligst Max zu heißen. Und der musste die Firma machen, das wich dann zum ersten Mal bei meinem Onkel ab, also die Generation von unserem Vater, dass er meinte, er ist Musiker und er macht nichts mit Firma. Deshalb ist es irgendwo letztendlich bei meinem Vater, der dann nur Dieter heißt, hängen geblieben. Und bei mir ist das M übrig geblieben, bei mir zu Max, da hat es dann eine Verweigerung unserer Mutter gegeben. Aber damit können wir auch leben. Wir haben den nächsten Maxen wieder in die Welt gesetzt. Wir schauen mal. Das sagt Michael Pommer. Er ist Geschäftsführer in dem Familienunternehmen Pommer Spezialbetonbau. Nach dem nächsten Lied werden wir ein bisschen über die Zeit nach 2000 sprechen, als Michael Pommer Geschäftsführer des Unternehmens wurde. 25 Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. 25. Understand, once he was a family man, so surely I would never, ever go through it firsthand. Emulate, or the ship my mother had, I can help but demonstrate my Freudian fate. My alibi, Bodegan, your guy. History repeats itself, it fails to die. An animal, aggression is my downfall. I don't care about what you got. Covering my fears, our behavioral patterns will stick over the years. Cause it's bricked up in my head, it's shoved under my bed, and I question myself again. Why this is about me? Das war Amy Winehouse mit What Is It About Man? Wir haben Michael Pommer hier im Studio. Er ist Geschäftsführer des Familienunternehmens Pommer Spezialbetonbau. Wir haben mit ihm schon ein bisschen über die historischen Hintergründe und seine Traditionsbewusstheit gesprochen. Herr Pommer, Sie haben erzählt, dass Sie eine andere Ausbildung gemacht haben, zuerst in Mainz und dann in Leipzig. Hat es denn alternative Wege für Sie gegeben in Ihrem Leben, anstatt dann 2000 das Unternehmen Ihres Vaters zu übernehmen? Es hat alternative Wege gegeben. Man muss wissen, ich bin in Leipzig im Thomanerchor groß geworden. Das heißt also irgendwo 9 Jahre lang Kindheit mit Musik erlebt. Und ja, wie soll man sagen, irgendwann hat man halt diese Macke mit der Musik im Kopf und irgendwann packt es einen dann und man fängt dieses Zeug dann mal an zu studieren. Und wie ist das für Sie heute? Bereuen Sie das, dass Sie diesen Weg nicht weitergegangen sind? Mir macht es nach wie vor Spaß, Konzerte zu geben. Ich habe schon noch musikalisch nebenbei zu tun. Ich mache das, pflege das als ein sehr gutes Hobby und habe, glaube ich, auch ein ganz gutes Netzwerk in der Beziehung. Aber ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass man das als das beste Hobby der Welt betreiben kann und damit kein Geld verdienen muss. Wann sind Sie denn eigentlich selbst dann in das Unternehmen eingestiegen und wie hat sich das für Sie gestaltet? Ich bin im Oktober 1997 mit in das Unternehmen eingestiegen. Damals hatte das Unternehmen noch 4 Gesellschafter. Und die gaben mir die Chance, mich da drin auszuprobieren. Das war wirklich erstmal ein Ausprobieren, weil ich ja eigentlich, ich sag mal, in dem Sinne weder von der Geschäftsführung noch von der Buchhaltung, von ähnlichen Dingen eigentlich keine Ahnung hatte. Wie war das denn damals, die Zusammenarbeit mit Ihrem Vater? Der war ja auch noch eine Zeit lang im Betrieb. Ja, unser Vater war bis 2002, ja, bis 2002 noch in der Firma. Das ist natürlich so ein bisschen diese Generationsfrage, die da hochkommt. Der Junge kommt, das kommt die junge Generation zur alten Generation. Und mein Vater ist von Berufs wegen Diplom-Ingenieur, Statiker gewesen, also ein sehr akribischer und genauer Wegarbeiter und Kalkulator und so. Und ich, sag mal, als von außen hinzugekommener hatte natürlich schon, ich sag mal, vielleicht auch ein Stück weit andere Ansichten. Wie gehe ich mit Leuten um? Wie gehe ich mit Kunden um? Wie akquiriere ich? Wie kann ich, ich sag mal, auch Prozesse innerhalb der Firma straffen bzw. nicht so kompliziert über die Bühne ziehen? Und ich denke, also wir hatten da schon einige Diskussionen miteinander, was dann nur richtig, was dann nur falsch ist. Und hatten Sie Geschwister, die den Betrieb auch noch hätten übernehmen wollen? Ich habe noch zwei Brüder. Kurioserweise der mittlere hat sogar Stahlbetonbauer gelernt. Er hatte dann aber keine Ambition offensichtlich, sich mit der Firma zu beschäftigen. Und der Jüngste war zu der Zeit noch schulisch unterwegs, wenn mich nicht alles täuscht. Insofern hätte es theoretisch einen geben können, aber ja, den besonders Artfremden hat es dann irgendwie interessiert scheinbar. Jetzt haben Sie von so einem Generationenunterschied gesprochen. Wie würden Sie sich denn in Differenz zu Ihrem Vater sehen? Sie haben gesagt, der ist sehr genau gewesen. Gab es da irgendwie einen eigenen Führungsstil oder eine eigene Weise, das Unternehmen zu führen, die Sie für sich entwickelt haben? Also ich sag mal, ich bin eigentlich ein Mensch, ich kann nicht stundenlang hinterm Schreibtisch sitzen. Das geht mir völlig ab, da fällt mir irgendwann die Decke auf den Kopf. Und ich kann das 2-3 Stunden machen und dann muss ich erstmal irgendwie eine Stunde auf die Baustelle oder in die Weltgeschichte raus, mich mit Kunden treffen, mit Leuten treffen, Ideen sammeln, wie auch immer. Also das ist eine Sache, mache ich nicht, das kann ich auch nicht. Mein Vater, unser Vater wiederum, der konnte das oder der kann das. Der kann stundenlang am Schreibtisch sitzen, sich mit einer Materie beschäftigen und wehe ihn, sie stören ihn dabei. Da gibt es also ganz furchtbare Rüffel. Also das Schlimmste, was sie begehen konnten seinerzeit, war, ihn während der Bürozeit anzurufen. Also da konnten sie sicher sein, dass sie eine derartige Abfuhr bekamen. Man hat es dann sehr schnell sein gelassen. Jetzt sind Sie 97 in das Unternehmen eingestiegen und haben es dann später übernommen. Dann haben Sie ja wahrscheinlich auch die Finanzkrise 2008, 2009 miterlebt. Wie war das für Ihr Unternehmen? Gab es da Schwierigkeiten? Ja, das war, ich hatte Ihnen ja vorhin erzählt, dass wir die Firma im März 2000 neu gegründet hatten nach der Insolvenz. Und dann kam die Zeit, die ganze Finanzkrise. Wir hatten im Bau schon vorher eine ziemliche Krise, nämlich 2005, 2006, wo einfach die Preise derart im Keller waren, wo wir echt schon wieder überlegt hatten, lassen wir es bleiben oder kriegen wir die Kurve und erfinden uns neu, oder gehen quasi auf ein anderes Geschäftsfeld. Und da muss ich sagen, das haben wir glücklicherweise ganz gut hingekommen. Wir haben über die Jahre immer neben dem Stahlbetonbau immer ein Stück weit Betonsanierung, Betoninstandsetzung auch betrieben, also die Sanierung von Betontragwerken, von Brücken, Gebäuden etc. Und das war eigentlich für mich so das Signal, jetzt brauchst du die völlige Kehrtwende. Jetzt haben Sie ja viele Krisen miterlebt, die 1990, dann die 97, von der Sie gerade erzählt haben, dann eine Wirtschaftskrise. Was ist denn Ihr Verhältnis zu der Marktwirtschaft? Ist das ein gutes System für Ihren Betrieb? Also für mich steht die Marktwirtschaft eigentlich außer Frage, dass es eigentlich das System ist. Die Frage ist natürlich, wie aggressiv oder wie sozial betreibe ich das ganze Geschäft. Hat sich da in Ihrer Firma auch in den letzten 20 Jahren viel getan? Gab es da eine Beschleunigung oder eine stärkere Aggressivität des Marktes um Sie herum? Es gab eine ziemliche Aggressivität des Marktes um uns herum, bis zu dem Zeitpunkt, wo man langsam anfing festzustellen, dass dem Handwerk die Leute ausgehen. Jetzt haben Sie vom Handwerk gesprochen. Früher war Leipzig ja eine große Industriestadt. Das hat sich nach der Wende spätestens geändert. Wie sehen Sie denn heute Ihre Bindung an den Standort Leipzig? Und glauben Sie, dass Handwerk heute stärker vertreten ist? Und was ist mit der damaligen Industrie für Sie geschehen? Letztendlich, wir hatten ja nun mal die Jahre 89, 90, die Wende. Großteil der Firmen ist quasi erledigt. Also die ganze, alles was Gießerei, was Druckmaschinenbau angeht und so, ist ja eigentlich doch mehr oder weniger in die Binsen gegangen. Handwerk ist ein wichtiges Standbein dieser Stadt, ein großes Standbein dieser Stadt. Klar, wir haben die großen Automobilproduzenten im Norden der Stadt. Ich sage mal, letztendlich der Schrittmacher in dieser Stadt, denke ich, wird ein Großteil des Handwerks sein. Das sagt Michael Pommer heute bei mir hier im Gespräch über Familienbetriebe in Leipzig. Nach dem nächsten Lied geht's weiter mit unserem Gespräch. Dann will ich mit ihm noch ein bisschen über die Zukunft, die kommende Generation sprechen. Hier aber zunächst The Who mit My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. To my generation. To my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. We could get around. Willkommen zurück zur Sendereihe 25 auf Radio Blau. Wir sprechen hier über die vergangenen und kommenden 25 Jahre in Leipzig. Heute dreht sich alles um Familienbetriebe. Die Geschichten rund um die Leipziger Familienbetriebe sind vielfältig und widersprüchlich. Manche haben ihre Betriebe nach der Verstaatlichung in der DDR leicht zurückerhalten in den 1990ern, anderen fiel es schwer. Einige mussten Mitarbeitenden kündigen und ihren Betrieb verkleinern, andere haben heute viel mehr Mitarbeitende als damals. Manche wollten ihren Betrieb an die nächste Generation weitergeben, andere wollen die Familie lieber aus dem Betrieb raushalten. Manche empfanden es als Last, den Betrieb übernehmen zu müssen, andere haben es als eine Chance gesehen. Ich habe hier Michael Pommer bei mir im Studio. Er leitet das Leipziger Bauunternehmen Pommer und ist Ururenkel von dem Leipziger Architekten Max Pommer. Wir haben jetzt schon ein bisschen über die Schwierigkeiten der Wendejahre gesprochen, über die unterschiedlichen Krisen in den Jahren seitdem. Jetzt will ich mich noch ein bisschen über die Zukunft mit Ihnen unterhalten. Herr Pommer, da Sie ja aus dem Baugewerbe kommen, was für ein Gebäude würden Sie sich denn für die Zukunft in Leipzig wünschen? Also ich würde mir als erstes mal wünschen, Nicht, weil es jetzt auch ein ehemaliges Pommergebäude ist, dass das ehemalige Hotel Astoria endlich mal, dass dieser leider Schandfleck, dieses wunderbare Gebäude, dass dieses nun endlich mal auf die Reihe kommt. Ob das jetzt in diesen Zeiten unbedingt ein Hotel werden muss, weiß ich nicht. Ich finde es schön, wenn wir Parks haben, wenn wir viel Grün in der Stadt haben. Also jetzt direkt eine Idee, was jetzt Leipzig unbedingt auf der Strecke bräuchte, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht. Klar, ich meine, Freibäder, Schwimmhallen, Sportstätten kann jeder gebrauchen, ist eine tolle Sache. Ich freue mich drüber, wie der Zoo sich entwickelt. Ich finde das auch toll, dass die ganze Geschichte Kongresshalle wieder auf die Beine gekommen ist, dass es diesen herrlichen Saal, dieses herrliche Gebäude wieder gibt. Ich hoffe, dass diese ganze Geschichte Felsenkeller, dass es in der Ecke weitergeht. Da scheint es irgendwie ja auch zu hängen. Man kann eigentlich sagen, ich wünsche dieser Stadt, dass sie in der Lage ist, das, was sie hat, die Substanz, die sie hat, zu erhalten und zu verbessern. Würden Sie denn Ihren eigenen Betrieb gerne auch an Ihre Kinder weitergeben? Ach, ich würde schon gern, ja, natürlich. Das wäre natürlich, auf jeden Fall ist das natürlich irgendwo für jeden, der so einen Anführungsstrich Laden hat, doch irgendwo auch eine Motivation. Das wird die Zeit zeigen. Das liegt nicht unbedingt in meiner Hand. Ich werde hier keinen, nichts und niemanden dazu zwingen, das zu tun. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Wäre das denn ein Verlust für Sie, wenn Sie das an einen Mitarbeitenden weitergeben müssten, das Geschäft? Wenn ich wüsste, dass es in guten Händen landet und solide, vernünftig weiterentwickelt wird, ich will nicht sagen in meinem Sinne weiterentwickelt wird, aber schon irgendwo eine Solidität behält, wäre das sicherlich auf jeden Fall eine Option. Also die schlimmste Option wäre, wenn man hingehen müsste, sagen müsste, ich finde keinen Nachfolger, wir müssen den Laden zumachen, gelinde gesagt. Wie sehen Sie in den nächsten 20, 25 Jahren die Zukunft Ihres Gewerbes? Also ich spreche jetzt als Handwerksbetrieb. Wir sind in der Handwerkskammer und wir sind ja wirklich handwerklich unterwegs in dem Sinne. Also unser Automatisierungsgrad hält sich sehr stark in Grenzen. Ich sehe es so, dass wir uns in einem Spektrum bewegen, wo man ganz klar sagen muss, dieses Spektrum wird es in den nächsten 20, 25 Jahren nach wie vor geben, weil letztendlich das, was aufgebaut wird, wird irgendwann entweder abgerissen beziehungsweise kommt irgendwann in ein Stadium, wo man schon mal wieder Hand anlegen muss und mal gucken muss, was muss ich denn hier machen, um das die nächsten 20, 25 Jahre zu erhalten. Und wie sehen Sie sich selbst in 25 Jahren? Sind Sie dann noch im Betrieb? Ich in 25 Jahren, ob ich dann noch im Betrieb bin, da wäre ich also irgendwo locker fast 80. Ehrlich gesagt, das würde ich keinem antun wollen. Nein, glaube ich. Also beim besten will nicht. Also es sei denn, es gibt die Verjüngungspille, wisst ihr, Kuckuck, was alles. Nein, ich glaube es nicht. Nein. Und Sie für sich selbst in 25 Jahren, sehen Sie da eine lebenswerte Welt oder eine eher dystopische Welt? Das ist die Frage auf Ehren und Gewissen. Nein, ich sehe trotz allen Problemen, die wir haben, eine lebenswerte Welt, weil letztendlich, ich sag mal, jede Krise, jedes Chaos, was wir hatten, hat irgendwo doch auch wieder positive Seiten hervorgebracht. Das Problem wird sein, aus diesen Dingen zu lernen, das Positive rauszunehmen und es weiterzuentwickeln. Also nein, ich will nicht sagen, dass ich ein unverbesserlicher Optimist bin, das glaube ich nicht. Aber ich denke schon, man sollte da also wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken. Dazu gibt es keinen Grund. Wir haben fitte junge Leute auf unserer Welt, die durchaus in der Lage sind, die Altvorderen auch mal etwas zur Raison zu bringen. Und die Altvorderen täten gut oder tun gut daran, zu kooperieren. Haben Sie da auch junge Leute im Betrieb, an die Sie da denken, wenn Sie da darüber sprechen? Also meine eigenen Kinder sehe ich da schon mit drin, dass die, wir haben da schon gelegentlich Diskussionen miteinander, wer hier was und wie betreibt und warum man das macht. Aber ich denke, das ist eine Frage zwischen den Generationen. Die Frage wird sicherlich bei den Altvorderen auch immer gestanden haben. Sicherlich vielleicht auf einer anderen Ebene, über andere Themen, wie auch immer. Aber letztendlich, das ist doch das Gute, dass die Generationen sich befruchten können. Auf die Art. Über Diskussionen, über Meinungsverschiedenheiten. Das bringt doch Fortschritt letztendlich. Das sagt Michael Pommer, Geschäftsführer bei dem Bauunternehmen Pommer Spezialbetonbau in Leipzig. Ich habe heute mit ihm über die letzten und kommenden 25 Jahre seines Familienunternehmens gesprochen. Sein Familienunternehmen hat wie viele in Leipzig eine sehr wechselhafte Geschichte. Mit lauter Krisen, könnte man sagen. Vielleicht macht aber auch gerade das Hoffnung für die Zukunft. Das war es heute auch schon mit der Sendereihe 25. Nächste Woche geht es hier wieder los um 18 Uhr mit einer Sendung über Feminismus. Jetzt kommt hier aber erstmal das Nachrichtenmagazin Aktuell. Mein Name ist Friederike Mohrmann und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Ich habe dann nur eben mal zur Wendezeit, wie ich ins Unternehmen eingestiegen bin und habe in alten Unterlagen plötzlich diesen Vertrag gefunden und habe das gesehen. Und dann hat man die Geschichte mal hinterfragt, ja. Wobei meine Tochter schon immer gesagt hat, das, was du machst, Mutti, ist mir viel zu stressig, das möchte ich nicht machen. Ja, du denkst, du machst das jetzt so und so, und dann kommt er von hinten um die Ecke und sagt, nee, also so habe ich mir das überhaupt nicht vorgestellt. Ja, ist ja mein Unternehmen, ist ja mein Familienunternehmen, deshalb identifiziere ich mich natürlich ganz stark mit dem Unternehmen. Die Produkte waren neu, dann kamen komplett die neuen Kunden, die Umgangsform, wie die Dinge vertrieben und verkauft werden, das war ja alles komplett neu. Also im Grunde genommen hast du schon ein ganz neues Feld aufgemacht. Ja. Fünfundzwanzig Jahre Leipziger Geschichte und Perspektiven. Was war? Zum Beispiel Erinnerungen. Was kommt? 25. Auf persönlicher Ebene würden alle zustimmen, dass die böse Mathelehrerin, die man in der Grundschule hatte, oder der erste Fahrradsturz Einfluss auf unsere Gegenwart und unser Leben in der Gegenwart haben kann. Und gleichzeitig leugnen viele Menschen, dass auf gesellschaftlicher Ebene die politische Verantwortung für Verbrechen, die in der Vergangenheit begangen worden sind, bis in die Zukunft reichen. 25 Sendungen, 25 Themen. 25 Sendungen, 25 Themen. Immer freitags von 18 bis 19 Uhr. Vom 29. Mai bis zum 13. November. 25.